es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen. War es also gemeint, war es also gemeint, zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Verstanden, hab ich's verstanden, zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Hat sie dich geschickt? Oder hast mich berückt, das möcht ich noch wissen, ob sie dich geschickt, ob sie dich geschickt. Nun, wie's auch mag sein, ich gebe mich drein, was ich such, hab ich gefunden, wie's immer mag sein. Ich flog, nun hab ich genug für die Hände, fürs Herz. Voll